Teil 5. Wie sie so richtig durchstarten. Kapitel 23. Die allmächtige Entscheidung. Bis man sich festlegt, bleibt ein Zögern. Die Chance, einen Rückzieher zu machen, immer Ineffektivität. In dem Augenblick, in dem man sich festlegt, bewegt sich auch das Schicksal. W. H. Murray, Entdecker, Bergsteiger, Entschlossener. Es heißt, dass Henry Ford, als er die Idee zu seinem V8-Motor hatte, unbedingt wollte, dass alle 8 Zylinder aus einem Block gegossen waren. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber das war wohl eine extreme Forderung. Seine Ingenieure reagierten jedenfalls mit einem »Sind Sie bescheuert?« Er wies sie an, es trotzdem zu versuchen. Und sie mühten sich mürrisch damit ab, nur um Ford später darüber in Kenntnis zu setzen, es sei unmöglich. Als Ford das hörte, befahl er ihnen weiterzumachen, egal wie lange es dauerte. Er sagte so etwas wie, »Ich will euch nicht mehr sehen, bis ihr mir das bringt, was ich haben will.« Darauf gaben sie zurück, »Wir haben doch gerade bewiesen, dass es nicht machbar ist.« Woraufhin er erklärte, »Es ist machbar, und so wird es jetzt gemacht.« Woraufhin sie sagten, »Nein.« Woraufhin er sagte, »Doch.« Woraufhin sie sagten, »Auf keinen Fall.« Woraufhin er sagte, »Aber sicher doch.« Also zogen die Ingenieure wieder von dannen, dieses Mal für ein ganzes Jahr. Und dann? Nichts. Also stehen sie wieder vor Ford, und es gibt viel Geheule und Schuldzuweisungen und Haare raufen. Und dann schickt Ford sie wieder weg und erklärt ihnen nochmals, es sei machbar. Und schließlich gelingt den Ingenieuren im Labor, die schon Origami-Schwäne aus ihren Notizen falten und Furzgeräusche machen, sobald jemand auch nur den Namen Ford ausspricht, das Unmögliche. Sie entdecken, wie man einen Motorblock mit 8 Zylindern baut. So sieht es aus, wenn man einen unerschütterlichen Entschluss gefasst hat. Wenn Sie sich ohne Wenn und Aber für etwas entscheiden, stehen Sie voll und ganz dahinter und arbeiten auf Ihr Ziel hin, ungeachtet aller Hindernisse. Und die wird es garantiert geben. Deshalb ist es so wichtig, eine konsequente Entscheidung zu treffen. Das ist nichts für Weicheier. Wenn Ihre Entscheidung nicht felsenfest steht, werden Sie aufgeben, sobald es schwierig oder teuer wird. Oder sobald Sie Gefahr laufen, ausgelacht zu werden. Wäre der Weg zu einem wunderbaren Leben nicht so beschwerlich, würden alle eins führen. Oft geben wir vor, eine Entscheidung getroffen zu haben, obwohl wir uns eigentlich nur überlegt haben, es so lange zu versuchen, bis es ungemütlich wird. Henry Ford ging nicht einmal 6 Jahre lang zur Schule. Und dennoch scheuchte er eine ganze Schar der besten und klügsten Ingenieure der Welt durch die Gegend. Durchaus auf die Gefahr hin, wie ein Vollidiot dazustehen, weil er viel Zeit und Geld in etwas investierte, was bewiesenermaßen unmöglich war. Ford war fest entschlossen. Und er vertraute seinem Bauchgefühl und seiner Vision mehr als der Kleingeistigkeit anderer. Er hatte entschieden, wie der Motor auszusehen hatte, und nichts konnte ihn beirren. Deshalb ist die Entscheidung so wichtig. Nehmen wir an, Sie haben eine Idee und müssen einen ganzen Raum voller Menschen, die es alle besser wissen als Sie, dazu bringen, das zu tun, was Sie wollen. Würden Sie trotz aller Gegenargumente standhaft bleiben? Nehmen wir an, Sie bräuchten Zehntausende, um ein Unternehmen zu gründen. Nur Ihr fieser, reicher Onkel käme als Geldgeber in Frage, der nie weiß, wie Sie heißen, obwohl Sie sich jedes Jahr zu Weihnachten sehen. Würden Sie den ansprechen? Nehmen wir an, Sie haben es satt, sich dick, unsexy und unförmig zu fühlen. Leider haben Sie aber nur morgens um 5 Uhr Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Würden Sie sich aufraffen, obwohl es draußen eisig kalt ist und Ihre warme Bettdecke höchst verlockend? Was ich damit sagen will: Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Ihr Ziel zu erreichen, dann tun Sie, was auch immer notwendig ist. Wenn Sie etwas nur ganz gern schaffen würden, aber noch nicht fest entschlossen sind, drehen sie sich noch einmal im Bett um und reden sich ein, dass ihr Leben doch auch so ganz passabel ist. In solchen Situationen ist es maßgeblich, mit seinem Traum und der Ursprungsenergie in Verbindung zu stehen. Sie müssen unerschütterlich an das noch nicht Gesehene glauben. Es kommt oft vor, dass wir eine geniale Idee haben, die aber vorläufig nicht aufgeht oder uns in unbekannte Gefilde führt. Verfügen wir dann nicht über eine starke Verbindung zur Wahrheit, gehen wir vor der jeden plagenden Angst, es sei unmöglich, in die Knie. Wir geben auf. Dabei leben wir doch in einem Universum der Fülle. Wir sind großartig, wunderbar und herzzerreißend liebenswert. Wir haben ein brennendes Verlangen und einen unverrückbaren Glauben an unsere eigene Vision. Deshalb korrigieren wir unseren Kurs, kämpfen weiter und schaffen schließlich den Durchbruch. Denn wie sagte Winston Churchill so treffend, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren. Niemand schafft es auf den Gipfel eines Bergs, ohne hin und wieder auf die Klappe zu fallen. Apropos hinfallen und wieder aufstehen. Henry Ford, der da vor der Gruppe genervter Ingenieure darauf bestand, den V8-Motor nach seinen Vorstellungen zu konstruieren, war zuvor schon einmal gründlich gescheitert. Bei dem Versuch, ein Autoimperium aufzubauen, hatte er bereits einmal Bankrott anmelden müssen. Er hatte zu jener Zeit also durchaus schon den Beweis vorliegen, dass er auf ganzer Linie scheitern konnte. Doch sein Glaube an sich selbst und seine Vision war so stark, dass er sie weiterverfolgte. Und zwar trotz aller Anzeichen, die auf dicker, fetter Versager hindeuteten. Bekanntermaßen wurde er zu einem der erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten. Vorläufiges Scheitern ist total angesagt. Die richtig Coolen haben es alle getan. Michael Jordan flog aus der Basketballmannschaft seiner Highschool, weil er nicht gut genug war. Steven Spielberg, ein Schulabbrecher, wurde dreimal von der Filmhochschule abgelehnt. Thomas Edison, von dem ein Lehrer behauptete, er sei zu dumm, um irgendetwas zu lernen, benötigte mehr als 9000 Experimente, um die Glühbirne zu erfinden. Soichiro Honda, der Gründer des gleichnamigen Automobilkonzerns, bewarb sich bei Toyota auf einen Ingenieursposten und wurde abgelehnt. Da rief er kurzerhand seine eigene Firma ins Leben. Beethovens Musiklehrer erklärte ihm, er habe keinerlei Talent und sei insbesondere unfähig zu komponieren. Zum Glück war Beethoven auf dem Ohr taub. Ah, das war ein echter Schenkelklopfer. Tut mir leid. Fred Smith schrieb an der Yale University eine Hausarbeit über seine tolle Idee für einen Zustelldienst, der Pakete über Nacht ausliefert. Er bekam dafür die Note 3. FedEx gründete er trotzdem.